Fanboys. Heute mit dem Dom. Ja, hallo, mit dem Tobias. Hallo. Und mit dem Marcel. Hallo. Und mit dem Dom. Hallo. Ich bin zwar nicht der Dom, aber egal. Cut. Und mit dem Map auch. Ja, hallo, ja, Martin. Ja, ja. Ich wollte ja schon sagen, heute mit dem Tobi, um euch so ein bisschen aus dem Konzept zu bringen. Und dann dachte ich mir, nein, mache ich doch wie immer. Und dann muss ich mir sowas gefallen lassen. Nun ja, die Folge ist die 377. Und zwar geht es heute echt um Renata 377. Und Renata 377 ist keine Spelunke an der Straßenecke. Es ist so die Bekannte von Kavanaugh, glaube ich, die ein bisschen durch den Dreck gezogen wurde, wo er sich so aufgeregt hat bei dem Hearing. What? Ich glaube, wir haben eine Folge. Oh Gott, und ich denke gerade an Terry Kavanaugh und was denn jetzt Super Hexagon damit zu tun hat. Terry Kavanaugh, jetzt Supreme Court Justice. Kinder, Kommando zurück, wir haben eine Folge übersprungen. Sind wir bei der 376? Das ja. Isapad hat sich falsch nummeriert. Das Isapad hat einen Hiccup wohl. Das finde ich jetzt total gut, weil ich habe noch selten einen Zahlenfakt on the fly recherchiert. Ja. Aber es muss ja immer mal was Neues geben. Eben. Also, deswegen sind wir jetzt bei etwas, was wir heute wirklich brauchen. Weil heute haben wir nämlich, wie viel Grad bei euch? Also wir haben 34 Grad? Gefühlt 376 Grad. Nee, wir haben nur 32 Grad. Ja. Aber um 18 Uhr sollen es 34 Grad sein. Das hat noch nie gestimmt bei Apple. Mhm. Wie viel hast du denn, Dom? 30. Was, echt? Ich habe gehört, in Frankfurt ist es besonders schlimm. Ja. Nee, draußen ist schlimm, innen ist es 30. Ach so, du hast das Kühlschrank. Das Babyphone zeigt 30 innen, Grad. Innen 30 Grad, holy crap, genau. Das ist ganz schön heftig. Und was braucht man bei über 30 Grad? Braucht man einen temperaturbeständigen, silikonfreien Klebstoff, nämlich Novasil M376. Hm. Bitte alle Zahlungen für die Werbung an unser Patreon-Konto. Wurde gesponsert von Novasil 376. Kaufen Sie jetzt. Temperaturbeständig bis plus 120 Grad Celsius. Also da kann noch einiges an Klimawandel kommen. Das ist schön. Und der geht. Das ist ja mal großartig recherchiert in der kurzen Zeit. Ich muss sagen, die Webseite zeigt auch die aktuelle Folge doppelt an. Vielleicht hast du ein größeres Plus-1-Problem. Oh ja, das könnte gut aus sein. Ich musste auf jeden Fall mal Dinge tun. Ja, ach so, das ist so, wahrscheinlich so ein Überlauf, oder? Das war 75 wie früher. Nee, ich glaube, ich hatte einfach beim Hochladen ein Problem und dann gab es da irgendwie. Aber vielleicht wird einfach die Folge 375 traditionell doppelt gezählt. Das kann nicht sein, ja. Wie und in allen Aufzügen weggelassen. Ja. Also ich meine, wenn die Folge 375 eine Kalenderzählung wäre, dann würde sie jetzt doppelt gezählt, weil die Schaltfolge. Es gehört einfach dazu, dass alles total weird ist. Zeitzonen sind auch so eine schöne Sache. Da kann man stundenlang recherchieren. Oh, das muss ich mal picken auch. Stimmt. Ich habe noch. Ich trage noch was ein, Martin, nur damit du maximal verwirrt bist. Ja, ja. Mach mir ruhig mehr Arbeit. Am besten brechen wir dann noch ein paar Mal ab, damit ich das noch synken muss. Und die Spuren laufen noch auseinander. Dann gibt es die Folge auch erst in 2 Wochen und die Nummer stimmt wieder. Genau. Renata muss warten bis nächste Woche. Mindestens. Ganz im Gegensatz zu Google. Ja. Und Passanten. Google hat nämlich Passanten auf offener Straße angesprochen. Nicht nur, sondern auch ihr Gesicht gekauft. Gekauft. Um genau zu sein, Fotos von ihrem Gesicht. Warum? Vermutlich, um die Pixel 4 Gesichtserkennung zu trainieren. Hm. Aber warum nicht mit Face-App? Ist die von... Nein. Ja, dann. Deswegen. Nein, aber Face-App ging doch jetzt wieder rum. Das ist das Allerschlimmste. Jedes Mal, wenn Face-App einen neuen Filter bringt, geht es wieder neu rum, dass Face-App das Allerschlimmste ist und du da dein Gesicht verkaufst. Also vielleicht wollten die zu viel. Die Russen, die haben einfach... Die Tarife sind zu hoch. Und deswegen... Und jetzt wird man auf offener Straße angesprochen schon. kann ich bitte Ihr Gesicht kaufen? Ja, es muss wohl so gewesen sein, hey, wollen Sie hier diesen Handy-Prototyp ausprobieren mit Gesichtserkennung? Machen Sie mal ein paar Selfies von uns und ach ja, übrigens, dürfen wir diese Daten verwenden? Unterschreiben Sie mal diesen Disclaimer. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, was man noch zu dieser Meldung sagen kann, aber es ist so eine Meldung, die liest du und denkst dir, huh. Ja. Und sorry, I'm out of thoughts. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ja, das ist so eine Meldung wie Boris Johnson ist jetzt Premierminister von Großbritannien. Ja, da hat man auch nicht viel zu sagen. Ja. Ja. Nun gut, nun denn, ihr seht schon, es ist alles ganz super in diesem Zeitstrahl und wir finden alles gut. So fanden wir auch Galaxy Fold ja hervorragend. Leider hat es sich ja verzögert aus Gründen, die ich schon wieder vergessen habe. Nein, sie mussten da nochmal nachbessern, weil das hat sich ja aufgelöst bei den Testern. Foldgate. Und nice. Foldgate, echt? Hieß das Foldgate? Ich dachte. Okay. Ja, Hauptsache Geld. Nun ja, tatsächlich haben sie jetzt angekündigt, dass im September dann eine komplett überarbeitete Version rauskommt, die angeblich funktionieren soll. Was ich sehr krass finde, also in der Zeit. Ich hätte dieses Jahr nicht mehr mit einem neuen Fold-Telefon gerechnet. Ich meine, es kann natürlich sein, theoretisch, dass sie wussten, dass diese Dinger Lämonen sind und dass die einfach gesagt haben, wir geben die mal raus und weil wir haben diesen Zeitplan, in dem wir die Presse informieren und in dem alle Bescheid kriegen und das Zeug ist Mist, aber fuck it, any publicity is good publicity und dann sehen wir so aus und haben parallel dazu das Ding schon verbessert und haben jetzt die besseren, mutmaßlich besseren Modelle zum Verkaufen bereit. Okay, aber ich glaube nicht, dass Ihnen das so, also im Vergleich zu, okay, wir brauchen jetzt noch 3 Monate, wo ist dann da der Vorteil für die? Also weil sie in der Presse waren mit dieses Telefon geht kaputt, wenn man es anfasst? Ja, ich könnte mir das schon vorstellen, dass ich sage, okay, ich habe ein Telefon, das ist eine totale Neuerung, das faltet. Und jetzt gehe ich damit einmal in die Presse und lasse es zerreißen und alle sehen, ah, da ist ja dieses Telefon, das faltet. Oh, wäre das geil, wenn das nicht total kaputt wäre. Und ein Vierteljahr später, übrigens, jetzt gibt es es und es ist nicht mehr total kaputt. Alle, die gedacht haben, oh, wäre das geil, denken sich, vielleicht gucke ich es mir nochmal an. Also mehr Sichtbarkeit hast du dadurch schon. Also der gleiche Trick wie mit dem Telefon, was in Flammen aufgegangen ist. Oh, jetzt geht es nicht mehr in Flammen auf, jetzt gucke ich es mir nochmal an. Oder aber das Smart. Oh, jetzt kann ich das im Elch ausweichen. Also ich weiß nicht, ob die A-Klasse. Das war die A-Klasse. Ah, das war die A-Klasse, stimmt. Siehst du, es funktioniert überhaupt der Smart, nicht. Funktioniert mit dem Smart konntest du dann dem Elch ausweichen. Das Samsung Fold war. Das ist auch ein ganz gutes Beispiel für, was so beim Endkunden, glaube ich, ankommt. Nämlich so, ja, diese Fold-Telefone funktionieren nicht. Ich glaube, das ist so das, was angekommen ist. Und weiß nicht, ob das so das die beste Message ist für eine neue Produktklasse. Hm. Ja, ich bin auch kein PR-Mensch. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, es gab ja schon angekündigte Konkurrenz. Und dann zu sagen, okay, wir müssen einfach vor der Konkurrenz dieses Ding veröffentlicht haben. Ich bin immer noch nicht überzeugt, ob das jetzt im Massenmarkt funktionieren wird. Aber sie wären ziemlich dumm, wenn sie das wieder in einem halbfertigen Zustand raushauen würden. Ach ja, mal sehen. Also im Zweifel haben wir dann mehr Stoff, um drüber zu reden. Wobei September ist ja dann die Gurkenzeit auch schon wieder vorbei und die saure sowieso. Ja, das ist fast so wie so ein Sneaky, wir machen das mal während alle auf Apple gucken. Stimmt. Zeitpunkt. Ja. Da gibt es ja auch Gerüchte über das neue iPhone, das kann man ja gleich anschließen hier. Und zwar im Wesentlichen neuere/andere Kamera, mehr Linsen und riesiges viereckiges Dingsi hinten drauf. Da gibt es wohl jetzt diese Prototypen für Hüllenhersteller, die es ja letztes Jahr auch schon geleakt hat. Und dementsprechend wird da jetzt gemutmaßt, dass halt die größeren Varianten jetzt 3 Kameras bekommen, auch eine Weitwinkel und halt irgendwie auch Time of Flight können dann und damit halt auch ausmessen, wie weit was weg ist. Mal sehen. Ja, irgendwann sind hinten auf den iPhone so viele Kameras, dass es keinen Hubbel mehr gibt und du das iPhone wieder flach hinlegen kannst. Ja, da gab es doch dieses... Dumm. Das ist das Amazon-Telefon. Das habe ich ja auch mal in der Hand gehabt. Das war ja ganz lustig auch. Aber das Amazon? Den hat es keinen gemacht. Ich dachte jetzt dieses Lytro-Telefon. Die Lytro-Kamera. Ja, die Lytro-Kamera gab es auch noch. Und das gibt es ja wirklich auch. Ich glaube, die geht in Richtung Miniaturisierung. Die könnte kommen auch nochmal. Also meinst du, also, wie heißt es denn? Lichtfeldkameras. Das Amazon-Telefon, das wirklich irgendwie nach vorne 6 Kameras hatte, außenrum so am Rahmen und nach hinten auch noch ein paar und dann so komisches 3D-Gewölbe gemacht hat, je nach Blickwinkel und so Scheiß. Sah ganz lustig aus, hat überhaupt keinen Sinn gemacht. So hatte ich aber mal in der Hand. Was mich an diesen Mockups so ein bisschen irritiert ist, dass sie überhaupt die wissen, wie viele Kameras auf den Geräten sind, so, weil das ist ja für die Kamerahersteller nie, also außer dass sie hinten freilassen müssen, die genauen Kameraöffnungen sind ja eigentlich nicht so wichtig, oder? Oder hat es damit zu tun, dass die dann Custom Sachen drauf machen können? Ja, wenn du abschätzen willst, wie weit die Kameras rausstehen, sozusagen, wenn du da so ein Gehäuse machen willst, ist es vielleicht ganz praktisch, wenn du tatsächlich weißt. Meinst du, die Einzelnen stehen dann auch noch mal einzeln raus, die Kreise? Im Moment ist es ja nicht so. Im Moment ist es ja mehr so eine flache Geschichte mit der kleinen Erhebung. Ja, guter Punkt. Keine Ahnung. Ich meine übrigens die Light-Kamera, nicht die Lytro-Kamera. Okay. Die hat irgendwie 16 Linsen oder so da hinten drauf. Mhm. Ja, aber es ist ausverkauft. Ja, zu viele Linsen. Die mussten alle haben. Ja. Naja, was für mich interessant wäre, wenn das Display nochmal besser wird, also wenn es irgendwie, sag schon, Promotion kann. Ja? Das ist ja gerade im Gespräch, dass das erst 2020 passiert. Ja, kann sehr gut sein, weil es muss ja auch damit OLED sein und das ist halt alles schwierig. Aber ich hätte es halt gerne. Mhm. Das ist halt die Sache, die hätte ich wirklich ganz gerne. Besseres OLED mit weniger Grauschleier, wenn man dunkle Einstellungen hat, ist wahrscheinlich auch nicht schlecht und die Displays gehen ja auch ein bisschen vorwärts. Was ist denn Promotion? Die 120 Hertz. Was das iPad macht. Mhm. Also das iPad Pro. Ja. Okay. Ja. Da bin ich auch gespannt. Die iPads, auf die bin ich auch gespannt, weil wahrscheinlich werde ich mir eins von denen so besorgen, weil ich brauche mal so ein Home-Button-loses iPad. Ich bin immer noch auf den alten iPad Pros, nur damit man ein bisschen so mal auf dieser Welle mitschwimmen kann. Ja, und da hätte ich auch gern OLED. Ich finde keinen schwarzen Hintergrund. Schwarz muss schwarz sein. Ja. Aber da auch wahrscheinlich wird es auch noch länger dauern, wenn das beim iPhone dauert. Ich mir auch. So ein schlimmes Jahr. Aber dafür kommen die Laptops, wenn wir schon bei den Rumors sind. Okay, ich wollte gerade noch sagen, dass ich mich ja auf Weitwinkelkameras durchaus freue, weil das ist schon ganz gut. Aber Laptops habe ich jetzt gar nicht auf dem Plan. Hast du das gerade noch dazu geschrieben? Ich kann das auch nochmal verlinken. Und zwar, es heißt, dass es neue 16 Zoll und das 13 Zoll MacBook Pro im Oktober auch trotzdem noch kommen soll jetzt. Also dass sie das praktisch nur kurzzeitig mal ein bisschen das Line-Up aufgeklärt haben. Okay. Und das 16er kommt und halt auch andere Updates. 16? An der Stelle. Wann ist da ein Zoll dazugekommen? Ja, gerumert ist es schon länger und die Idee ist, es ist praktisch insgesamt von den Dimensionen her so ähnlich wie das 15, weil sie weniger Displayrand haben. So. Ja. Und dann praktisch jetzt eine Laptop-Serie mit dem weniger Displayrand kommt dann noch raus. Ist die Idee. Und mal schauen, ob das dann wirklich passiert. Die Supply Chain sagt, das passiert. Deswegen ist es eigentlich ganz spannend. Insgesamt sind wir jetzt auch wieder an einem komischen Punkt, was die Laptops angeht, weil man wartet jetzt irgendwie so schon auf die ARM-Laptops auch. Gerade eben geht ja auch wieder durch die Presse, dass jetzt alles irgendwie in Line ist, damit Apple das auch machen kann. Sprich, sie können jetzt irgendwie ihre eigenen Modems basteln und was nicht alles und dann komplett auf ARM umstellen. Es ist irgendwie, keine Ahnung, gefühlt kauft man das letzte Intel-Laptop, aber das ist natürlich nicht so, weil das wird wahrscheinlich ewig dauern, bis da umgestellt wird, ganz alle Produktlinien, aber irgendwie ist es jetzt wieder so jetzt ist die Tastatur vielleicht besser, dafür ist was anderes, gerade im Wechsel. We'll see. Die Events sind auf alle Fälle spannend, wenn sie dann mal angekündigt werden. Haben wir da schon Termine irgendwie? Oder ist es? Wir sind aber schon Ende Juli. Eigentlich, es war schon immer im August, Ende August war oft schon mal ein Event, oder? Oder erst im September? Ich glaube, die iPhone-Events sind eigentlich traditionellerweise im September, oder? Ja, wenn ich mich nicht iPhone täusche. Ist immer Mitte September. Okay, Mitte September. Und dann iOS-Release ist kurz vorher, nur mal für die entsprechenden organisatorischen Panikgeschichten. Und Katharina kommt dann auch schon. Ja. Übrigens, Durchsage in Sachen iOS-Betas. Sie bewegen sich jetzt langsam auf einen Punkt zu, wo man nicht mehr komplett alle Hände über den Kopf zusammenschlagen muss, alle 5 Minuten. Also die 4. Beta ist wesentlich besser als alles davor. Die 4.? Ja. Ich habe kürzlich die Beta 3 installiert. Ja, das ist, glaube ich, schon die 4. jetzt. Also zumindest für iPadOS. What? Ja. Okay. Tja, gut. Wo wir schon bei Betas sind, kommen wir zu Slack. Slack ist jetzt doppelt so gut oder, wie ich geschrieben habe, halb so schlecht. Und zwar haben sie viel umgeschrieben und im Zuge dessen habe ich auch erstmal verstanden, warum das alles so schrecklich ist, weil die ganze UI war wohl in HTML-Tables gemacht und musste immer manuell reloaden und rewriten, wenn man da irgendwas verändert hat. Und jetzt haben sie auf React umgestellt. Außerdem benutzen sie jetzt Electron Webpack, was weniger Instanzen von Electron erzeugt ständig. Hat zur Folge, dass sie nur noch halb so viel Speicher brauchen und 33% schneller starten. It's nice. Aber ist das so lächerlich? Ich kann seitdem leider das nur passiert. Ja. Entschuldigung. Nee, du zuerst. Danke. Entschuldigung, aber das neue reloadet bei mir ständig. Das hat dauernd so einen kleinen Schluck auf, wo dann alles weiß wird und dann die Seite nochmal neu kommt. Irgendwas ist an dem neuen auch nicht so super. Sie rollen das auch langsam aus, vermutlich, um noch Fehler zu finden, die jetzt bei dir auftreten. Ja. Wie rollen sie in der App langsam aus, die im App Store vertrieben wird? So über den Auto-Update-Prozess rollen sie graduell aus wohl. Über App Store. Ich weiß nicht, ob es schon im App Store ist. Das spricht so von dem automatischen Slack selbst updaten Ding. Ach so, ich habe muss man ich kann das ja auch Slack ohne App Store und so. Wie, es gibt noch Dinge ohne Apps? Und App ganz abgesehen davon gibt es ja auch Dinge, die nicht auf dem Mac passieren. Naja. Ja. Also ich muss es nochmal iterieren. Aber ich habe Slack tatsächlich seit der Logoänderung nicht mehr auf. Ja, Slack also, ist halt so. Ich sage das deswegen, weil sowas sagt man immer so leicht und schnell mal, wenn einem ein neues Logo nicht gefällt. Aber es ist bei Slack wirklich so. Der einzige für mich vergleichbare Relaunch, der mich davon abgehalten hat, das Produkt weiter zu nutzen, war Touch Arcade. Völlig unbenutzbar mittlerweile. Hm. Ja, ich habe es mal wieder gesehen, weil ich auch mich informieren wollte, wie die Sky Review auf Touch Arcade ist. Es ist absolut unbenutzbar. Touch Arcade ist nicht schön geworden, ja. Na, es ist einfach nicht mehr sinnvoll nutzbar. Hm. Es ist sehr unübersichtlich und ja, naja, gut. Ja, also dürfen wir uns freuen auf Slack, dass öfter mal weiße Fenster macht, aber dafür weniger RAM verbraucht. Das ist ein guter Kompromiss, finde ich. Wo wir da schon sind, ich habe bei Touch Arcade gelesen, dass ich ja nicht mehr benutze, dass Hyperlight Drifter jetzt heute erschienen ist auf iOS. Ja. Keine Ahnung, wie die Controls sind. In den Kommentaren zum Spiel wird wohl ein bisschen die mangelnde Liebe zur iPhone-Version bemängelt. Oh, oh. Hm. Aber ja, anscheinend ist es eher für iPad ausgelegt. Hm. Es unterstützt auf jeden Fall den MFI-Controller. Das ist gut zu hören. Das macht viel aus für mich, finde ich. Aber Martin, den muss man sich jetzt doch nicht mehr holen, oder? Habe ich das verstanden? Ja, also MFI-Controller Support bedeutet halt jetzt, dass in Zukunft halt auch PlayStation 4 und Xbox One S supported wird. Das habe ich übrigens auch festgestellt, dass mein alter Xbox One-Controller, der funktioniert nicht. Zumindest aktuell nicht. Und der Ouya-Controller? Der hat noch nie funktioniert. Der hat noch nie weg. Also egal an welchem Gerät. Ja. Ja. Ich habe den echt weggeworfen. Ich wollte dem keinen angeben. Ich wollte den keinen antun. Ja. So die Uya habe ich weitergegeben an jemanden, der das hackt, aber die Controller habe ich einfach weg. Aha. So. Nee, also wo wir da gerade sind, kann ich sagen, MFI-Controller-Support ist tatsächlich eine gute Sache, weil ich habe das eben getestet, ob das funktioniert in der Beta. Dann habe ich irgendwie Minecraft aufgemacht. Und so lange habe ich auf iOS noch nie Minecraft gespielt, wie zu dem Zeitpunkt, weil das habe ich dann sofort reingesaugt und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich kontrolliere tatsächlich was, anstatt nur irgendwie seltsam darum zu mich ständig um mich selbst zu drehen und irgendwie ab und zu mal einen Block zu treffen. Insofern, ja. Und wohlgemerkt mit einem PlayStation-Controller, oder mit einem MFI-Controller? Das ist dann relativ, also ich habe mit dem PlayStation-Controller getestet, aber seitdem habe ich tatsächlich auch mit dem MFI-Controller nochmal gespielt auf meinem iPhone und das ist beides gleichwertig von der Spielerfahrung. Ich habe hier auch noch so die MFI-Controller rumliegen und ich habe sie einfach echt nie verwendet. Ich finde es ganz lustig, Martin, dass du das sagst, weil ich bin ja gar nicht gewöhnt gewesen, Minecraft mit dem Controller zu spielen, weil ich das ja am Mac hatte. Und habe es mir aber jetzt für die Switch gekauft letztens, weil ich noch mal Bahnen bauen wollte, so ein bisschen Modelleisenbahnen in Minecraft und habe festgestellt, dass sie es in fast 10 Jahren nicht geschafft haben, diese scheiß Loren zu fixen. Ich schaffe es einfach nicht, ein automatisiertes Loren-System zu bauen, was an Haltestellen anhält und dann einfach wieder weiterfährt. Das sammeln sich immer, ja, ich frage mich bloß, wie. Die sammeln sich dann immer auf der Strecke und bleiben irgendwo stehen, egal was ich tue. Mehr Powered Rails. Bitte? Mehr Powered Rails. Ja, aber mache ich ja. Das ist ja alles gepowered bei mir. Okay, alles ist vielleicht ein bisschen viel. Ich glaube, du sollst alle 3 oder 4. Ah, man muss da, interessant. Nur Die Antwort ist mehr Powered Rails oder weniger. Oder weniger, je nachdem, ja. Für beinahe die optimale Menge Power Trails. Auf jeden Fall hat sich da nichts getan im Spiel. Also weiß ich nicht, ich hätte einfach auch gerne so einen Haltestellen-Redstone-Teil. Oh, ein Haltestellen-Redstone. Ja, das hält halt ungefähr 3 Sekunden und dann geht's wieder an. Du könntest eine Pisten bauen, die quasi die Strecke blockiert für einen festen Zeitpunkt. Die Bahn fährt immer, das ist vielleicht sogar die cleverere artifiziell Lösung. Gestoppt. Von außen. Bessere Lösung als mit diesem. Du könntest gerne einen Pisten unter die Schiene bauen und die Schiene nach oben schieben. Aber vielleicht bricht sie dann. Ich habe es auf jeden Fall wieder aufgegeben, auf der Switch Minecraft zu spielen, weil ich eben mein Ziel nicht erreichen konnte. Und dann habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich Microsoft Geld gegeben habe dafür. Und dann habe ich mich gefreut, dass ich Notch kein Geld gegeben habe dafür. Ja. Das ist gut. Das ist definitiv eine Verbesserung. Lieber Microsoft als Notch. Tja, obwohl wir gerade bei Bugs waren und Minecrafts, die nicht Minecraften, ich habe einen total nervigen Mail-Bug, den ich mit euch teilen will und ich glaube, ich habe das Problem jetzt tatsächlich gelöst und das ist sehr obskur. Also ich hatte das Problem, dass Mail, also eingebautes Mail von Mac OS, irgendwie in seltsamen Abständen plötzlich hochpoppt. Gerne mal, wenn irgendwas Fullscreen ist, dann in den Splitscreen-Modus geht oder auch einfach so zwischendurch einfach hochpoppt, solange Mail offen ist. Und jetzt habe ich irgendwie gesucht und habe tatsächlich jetzt gefunden, dass das wohl daran liegt, dass mein Google-Kalender, der mit meinem macOS verknüpft ist, Alerts generiert, die Mail dann interpretiert als ich muss jetzt hochpoppen, aber nichts anzeigen. Da habe ich im Webinterface von Gmail, also von Gcal, die Alerts ausgeschalten. Und ich hoffe, seitdem ist es nicht mehr passiert. Insofern hoffe ich, dass es das gefixt hat jetzt. Was ihr leider jetzt nicht sehen konntet, wie bei dieser Aufzählung, der konzentrierte Blick von Martin, der so ein bisschen glasig war und vorher, also damit er nicht jetzt, damit er das Richtige ist ja auch sagt, wo es denn genau ist. Ja, ich weiß nicht mehr, also das. Also wo diese ganzen Interfaces bei Gmail sind, ist mir sowieso unklar. Ich persönlich laufe ja öfter mal an so ein Limit. Ich glaube an das normale Gmail-Connection-Limit für denselben Account aus irgendeiner Location raus oder sowas. Mhm. Also bei To-Issue hatte ich ständig, entweder der Mac konnte nicht oder mein iPad konnte nicht oder mein iPhone konnte nicht auf diesen Gmail-Account zugreifen. Und das hat sich dann immer irgendwann wieder, ich habe es dann einfach mal ignoriert, weil dann zur Not mache ich Webinterface, es geht immer und ich fand das alles aber sehr, sehr steinzeitig dann. Aber ich habe halt noch meinen Gmail-Account hier. Ich erinnere mich auch, da gab es mal was. Und ich habe das ständig und ich habe halt oft so 3-4 Geräte, die so eingerichtet sind, also Laptop und 1-2 iMacs plus iPad und iPhone und dann bist du schon, wenn du dann irgendwie das Ding auch noch sharest mit anderen, irgendwo am Arsch. Und dann habe ich auch noch mehrere Gmail-Accounts auf meinem Rechner jeweils so, weil ich habe noch einen amerikanischen und einen deutschen so. Das sollte man auch mal bleiben lassen. Vor etwa 10 Jahren wurde mir in einem Podcast von Dominik Wagner und Martin Pittenauer empfohlen, kein Gmail zu benutzen und daran habe ich mich gehalten und mache damit ganz gut. Ein Problem habe ich. Wer lacht jetzt? Wer lacht jetzt? Nee, aber ein Problem habe ich tatsächlich und zwar, ich habe keinen funktionierenden Spamfilter mehr, weil der Mail-Spamfilter, offensichtlich haben die irgendwas rausgefunden, wie man den ganz sicher umgehen kann, denn ich habe fast identische Mails markiert als Spam und Apple Mail hat es einfach nicht registriert. Und da passiert halt auch seit 10 Jahren nichts mehr in dem Bereich, was sehr schade ist. Ja, das ist, weil Gmail die guten Filter hat. Deswegen passiert ja, aber warum Apple das, nichts mehr. Ja, aber warum hat Apple das aufgegeben? Weil alle Gmail benutzen. Und deswegen, der Spam kommt gar nicht erst bis zur Mail durch. Ach so. Die wissen gar nicht mehr, wie Mail. Die wissen nicht mehr, wie Spam aussieht, ja. Oh, a lot of spam came here to chew. Aber das hat doch Bill Gates gelöst, indem er irgendwie einen Cent pro E-Mail verlangt hat. Stimmt, das wäre geil. So in so einer alternativen Timeline ist es doch passiert. Und die Moskitos sind auch ausgerottet. Ich habe ja gerade überlegt, ob das tatsächlich passiert ist mit Bill Gates oder ob das sowas war wie dieser Urban Legend, dass Bill Gates dir jetzt irgendwie für die E-Mail, die du liest, einen Cent gibt. Da gab es ja auch dieses klicke hier und Bill Gates gibt dir 10 Euro oder so. Diesen Spam. Nun ja. Persönlich. Ja, das klar. Die Centbeträge, die Sub-Cent-Beträge, die Bill Gates in einer Sekunde an Zinsen verdient, werden dir überwiesen. Genau. Ja, kommen wir zum letzten News-Thema auf unserer Liste und da geht es um Herrn Gruber. Ja, das ist nur ein kurzer Eintrag, weil er mir im RSS-Reader vorbeigeflogen ist und da hat er sich echauffiert über die BMW-Kabler-Integration, dass die jetzt nämlich $80 pro Jahr dann kostet, weiter, so in Zukunft. Und irgendwann so später hat er in einem Update gemerkt, oh, das Ganze ist schon seit 18 Monaten so. Und damals hatte ich mich auch schon aufgeregt und jetzt ist es wohl so in Effekt. Aber ich fand ganz lustig, dass der Gruber nicht mehr sich erinnert hat, dass er sich schon mal drüber aufgeregt hat. Ja. Aber das ist natürlich eine Sauerei irgendwie, aber bei BMW. $80 für CarPlay. Mhm. Ja, Abo-Dienste, die Autodienste, die gehen stark in Richtung Abo-Dienste. Also ganz viele Sachen kannst du dir mieten. Es gibt ja Bestrebungen auch von BMW und anderen großen Premium-Marken, die sagen, du kannst ja sogar fürs Wochenende ein paar PS dazu mieten. Super. Ja, finde ich ganz toll. In-App-Käufe fürs Auto. Wer wollte es nicht? Du kannst hier für einen Umwelttest irgendwie Umweltfilter mieten. Ja. Es ist übrigens, weil ich das jetzt auch gerade nachgeguckt habe, auf dem Original Daring Fireball Post, es ist tatsächlich so, dass Apple sich dazu geäußert hat und gesagt hat, ja, bei uns kommt davon nichts an. Wir haben keine ongoing fees dahingehend und keine Royalties Costs oder so ähnliches Zeug. Insofern ist das Landes dann alles bei BMW. Ja, die Geschichte ist ja auch die, das ist ja gefühlt eher so ein Integrate Once Modell, wo das Ganze dann ein relativ dummes Display ist mit ein bisschen, also es gibt ja nicht mal was zu tun für BMW, um das jetzt am Laufen zu halten oder zu verbessern an der Stelle, sondern die haben ihre Displaygröße, ihre Inputs, die Hardware so wie sie ist, wird abgebildet, der Rest läuft in Software auf iOS. Insofern. Ich denke, das Komplizierteste daran ist tatsächlich das Abo-System. Ja, stimmt. Das Abo-System muss ja auch dazu führen, dass es softwaremäßig disabled werden kann. Ja. Darfst du ja auch nicht vergessen. Das heißt, du bist dann in einem Auto, das aus Versehen dir mal in einem Bug dir dann deine Kabelintegration abschalten kann. Nein. Also ihr lacht darüber, aber Deutschland ist bekannt dafür, dass es mit solchen Sachen mehr Geld verbrennt, als es einnimmt. Also wenn man jetzt Toll Collect ansieht oder die neue Pkw-Maut, die nicht kommt, das haben wir schon immer hier gekonnt. In good old Germany. Ah ja, good old Germany. Kommen wir zum Konsum. Da gibt es Dinge, von denen, mit denen können wir uns ablenken von good old Germany. Ich fange mal an mit einem Spiel, das ich weder gespielt noch gekauft noch installiert habe. Aus dem einfachen Grund, weil es gibt das momentan nur als Early Access für Windows. Ich habe das allerdings in einem Twitch-Stream gesehen und dachte mir, erstens, das sieht sehr gut aus und zweitens ist es vielleicht ein Ding, das euch, also manche von uns potenziell interessiert. Deswegen wollte ich das hier mal erwähnen. Das ist das neue Spiel von Klei. Die kennt man von Don't Starve und hier Oxygen Not Included. Und die machen jetzt ein Deckbuilding-Game, wo man quasi, also ein bisschen wie Slay the Spire, man bildet allerdings zwei Decks, eins zum Kämpfen und eins zum Reden und Leute überzeugen. Und das Ganze ist mehr Story-basiert, ist so ein Sci-Fi-RPG in so einer Wasteland-Future. Und das sieht sehr, sehr gut aus. Es hat ein relativ kompliziertes Kampf- und Redesystem, das aber dann durchaus schnell eingängig wird, aber halt sehr viele Möglichkeiten bietet, sich da Decks zu bauen und sich zu spezialisieren und zu gucken. Und obendrauf auch noch ein Roguelike, sprich, wenn man stirbt, kann man sich, also Legacy Roguelike ist ja irgendwie dann der Begriff, da kann man sich da noch was mitnehmen von dem Sterben sozusagen und kann dann einen neuen Run machen, kriegt dann auch neue Karten freigeschalten und so, so wächst dann langsam die Komplexität des Spiels auch noch. Diese Kartenspiele sind ja überhaupt nicht mein Genre auf dem Computer, aber darf ich so als kleiner Hinweis, ist diese Woche auch noch erschienen Nowhere Prophet. Das ist auch so ein Kartenspiel. Von Martin Rukar. Und also du hast es ja schon irgendwie vertwittert und ich als Slay the Spire und Deckbuilding-Fan musste dann natürlich dummerweise dann doch auch, ohne dass ich viel Zeit hatte, zugreifen. Ich habe es auch schon gekauft, ich muss es aber, also es reicht noch nicht für einen Review, aber interessante Parallele, spielt auch in so einem Zukunftsszenario und ein bisschen mehr Story-driven insgesamt, irgendwie so über mehrere Stages. Man hat irgendwie so ein Material, das man an ein Ziel bringen muss und man ist als Prophet auserwählt und hat eine Gruppe von Leuten dabei. Die Karten sind mehr oder weniger die Gruppe von Leuten, die dann auch sterben können unterwegs und es ist so ein bisschen, also es ist ein bisschen mehr, mehr Story und mehr drumrum, als ich jetzt das jetzt bei Slay the Spire gewohnt bin. Von der Spielmechanik her hat mir das auch ganz gut gefallen bisher. Ich habe nur noch nicht die Zeit gehabt, mich dann, also es ist ja, diese Deckbilder brauchen ja dann doch immer ein bisschen Zeit, um sich in diese Mechanik einzuarbeiten. Und ja, also ich hätte gerne bei Nowhere Prophet genug Zeit, dass ich es zumindest einmal mal auch bis zum Ende gespielt habe. Und dann würde ich gerne drüber reden. So, ansonsten bin ich nämlich wieder bei Slay the Spire. Aber wie ich das Griftlands gesehen habe, wenn das jetzt nicht nur auf Windows wäre, würde ich mir das wahrscheinlich auch angucken, weil auch das sehr interessant aussieht für mich jetzt. Ja, so. Ich dachte eben, dass du das auch mal auf dem Plan hast. Es dauert ja noch eine Weile, bis jetzt hier die Early Access Phase quasi aus ist. Sie sind jetzt ein Jahr in Early Access exklusiv bei Epic Games im Store und dann im Sommer nächsten Jahres kann man das tatsächlich dann auch wahrscheinlich für Steam so in einer langsam releasefertigen Version bekommen. Bis dahin empfehle ich auf jeden Fall mal, sich das irgendwie anzugucken, wenn man sich ein YouTube-Video anguckt von irgendeinem Streamer oder so. Es macht auch Spaß zuzugucken, weil es eben mehr Story hat und weil es dann irgendwie tatsächlich auch so Sinn ergibt auch irgendwie. Also wir spielen dann die Karten und dann ist es halt irgendwie halt so, ja, und jetzt überzeugst du den und konterst dieses Argument und das ist ganz lustig. Also ich empfehle das. Wer hat das nächste eingestellt? Das ist was zum Essen. Ja, Calzone. Calzone. Calzone. Ich hab gerade die Webseite aufgemacht und habe halt jetzt ein Overcooked 3 erwartet. Yeah. Ach, es ist Calzone. Genau, wir waren nämlich vorher ein bisschen mit der Zeit so und so, ist es mir jetzt eingefallen, dass ich das dann noch hier eintragen will, nämlich diese kleine App von Mr. Underscore David Smith, heißt Calzones und ist halt eine App, die eigentlich ein Frontend ist für iCal und die Datenbank auf auf deinem Device und dann kannst du einfach mit mehreren, wenn du mit mehreren Zeitzonen irgendwas koordinieren willst, ist es eine sehr schöne Darstellung dessen. Ich selber benutze es im Moment eigentlich nur als Weltzeituhr im Shadow Screen links, also als Widget. So, weil da hast du praktisch einfach nur eine schöne Digitaluhr, die farblich sich unterscheiden, je nachdem, ob es morgens ist oder abends oder Tag oder Nacht. Also es ist eine relativ schöne, schnelle Übersicht, wie Uhr es ist. Ich nehme es wenig für den eigentlichen Betrieb her. Es ist aber einfach eine sehr schöne, klare, einfache Geschichte. Wenn man mit Zeitzonen zu tun hat im Kalender, sollte man sich das Ding mal angucken. Da lohnt sich das, finde ich. Hat auch ein Apple Watch, es ist eine Apple Watch App bei die auch ganz sinnvoll erscheint, wenn man irgendwie eine Weltzeituhr haben möchte, auch als Complication. Muss ich mir mal anmachen. Das ist eine sehr hübsche, schmale Font, die er da hat. Ist das die San Francisco in Schmalschnitt oder was ist denn das? Nee, ich glaube, es ist was Eigenes an der Stelle. Sieht ein bisschen anders aus noch. Die schaut aus wie die DIN, finde ich. So. Ja, so ein bisschen. Schmal. Also eine sehr elegante Font, die gefällt mir. Also der Konzept der Ansicht für mehrere Zeitzonen gleichzeitig ist halt echt auch ganz schick, weil es ist halt so, man hat im Endeffekt so eine horizontale Leiste oben drüber für jetzt und dann die nächsten Stunden und untereinander stehen einfach die Uhrzeiten für diese Zeitzonen dann auch. Ja. Ja, du weißt dann so, in 2 Stunden ist es jetzt 4 Uhr in London, jetzt gerade vom Screenshot oder so. Und das ist jetzt schon auch sehr hilfreich. Also für mich ist es immer so, wenn ich ein bisschen mit Amerika noch chatten will und wieder verplant bin, ob die jetzt noch wach sind oder schon wieder, dann gucke ich da drauf. Also da ist das ganz gut. An dieser Stelle ist ja wie immer auch everytimezone.com empfohlen. Die haben eine ähnliche Ansicht. Ja, das ist auch ansonsten mein Go-To gewesen, aber jetzt, weil ich eigentlich schon immer begrenzt auf entweder West- oder Ostküste bin, dann habe ich das reduziert. Das ist eigentlich ganz nett. Ja. Und weil mir dann der Entwickler nochmal eingefallen ist, ich weiß nicht, ob wir es hier schon erwähnt haben, wahrscheinlich schon, aber es lohnt sich ja immer mal wieder so ein Podcast-Empfehlung auszusprechen. Under the Radar wollte ich nochmal erwähnen, diese 30 Minuten zwischen Marco Arment und eben Underscore David Smith über iOS-Entwicklung mehr oder weniger und finde ich nach wie vor sehr interessant, weil die halt so einen unterschiedlichen Ansatz fahren. So der Underscore haut Apps raus wie Sand am Meer und irgendwas bleibt dann kleben, ja, so wie auch noch Pedometer Plus und so weiter. Er macht schon die Apps und er mag die auch. Es sind jetzt nicht Wegwerf-Apps, aber es sind halt so mehr, so weniger schnell App fertig machen und Marco macht halt eigentlich nur Overcast und ansonsten nichts und ist so das andere Extrem. Ja. Und insgesamt gibt es halt eine ganz angenehme Sicht der Dinge, was so für Einzelpersonen-Entwickler oder kleine Entwicklerteams relevante Infos finde ich. Also für große Firmen wahrscheinlich wieder überhaupt nicht mehr, aber so und ist immer so 30 Minuten und regelmäßig wirklich haben sie durchgezogen und meistens guter Content. Ja. Klingt spannend. Dann sind wir am Ende des Konsums angekommen. Ich habe den Überblick verloren, weil wir so viele neue Themen hier drin haben. Kommen wir zum Nachklapp. Und da fangen wir an mit Sky. Ja, ich habe ganz kurz, kann ich was dazu sagen, weil ich habe es nur ganz kurz gespielt. Ich glaube, was mich killt, ist das iPhone. Dass es auf einem mobilen Gerät mit einem Minischirm ist, dieses Control Scheme, dass du auf dem Schirm rumrutschen musst, statt Analog-Sticks zu haben. Ist irgendwie, macht keinen Spaß. Es ist nicht wirklich immersiv und diese Welt will ich riesig um mich rum aufgeblasen haben. Es ist ein bisschen hackelig, gerade das Fliegen ist hackelig. Es gibt ein Level, da habe ich lauter kleine Inseln und muss da Glocken läuten und am Horizont ist eine große Insel und die kannst du versuchen, fliegend zu erreichen und es ist mir unklar, ob ich nur zu doof bin und nicht richtig fliegen kann oder ob das nicht gewollt ist, dass ich dahin fliegen kann. Die lustig ist, die Leute sind relativ nett. Ich habe mit niemand gechattet, aber die Leute sind relativ nett. Aber es ist trotzdem so... Also die anderen Mitspieler. Ja. Es ist trotzdem so, die Rätsel, die du zu mehreren machen müsstest, die haben mich auch eher abgeturnt, weil da sind alle dran vorbeigerannt und ich habe mir gedacht, ja, was mache ich denn jetzt? Rufe ich jetzt hier? Chatte ich mit irgendjemand? Schreibe ich jemand an? Wie geht das? Alles zu viel Overhead. Die Welt wäre super schön. Es gab Fliegeviecher, die von irgendwelchen Schwärmen von kleinen anderen Fliegeviecher, Tauben oder was, beschwärmt wurden und unglaublich grazil und elefantös durch die Lüfte geschwebt sind. Also so, es gab so ein kleines Journey-Feeling, irgendwie Journey für die Hosentasche, aber Journey passt nicht in die Hosentasche und es passt nicht zu dem Gerät, zu dem Schirm, zu dem, diese ganze Drumherum bricht irgendwie alles, was Journey so faszinierend und einsaugend für mich gemacht hat und deswegen meh. Da vielleicht noch empfohlen der Artikel von App Unwrapper dazu, weil sie auf ihrer Webseite ein bisschen in die Monetarisierung nochmal reingeht und die auch durchdrungen hat. Das ist wohl schon auch solche Sachen wie rumgrinden, jeden Tag reingehen und halt oder Kerzen kaufen. Und die Kerzen sind ja dafür da, dass du Freunde gewinnen kannst. Deswegen muss man die ja auch kaufen oder grinden, wie im richtigen Leben. Ja. Ansonsten nochmal so als Nachbemerkung, ich habe jetzt auch Metacritic ein bisschen näher verfolgt von dem Spiel. Interessanterweise ist die User-Bewertung schwebt zwischen 0 und 1 Punkten und einer 10, glaube ich. Uff. Die Fachpresse ist sehr, sehr unkritisch mit dem Spiel umgegangen. Ist mir auch aufgefallen. Ist halt That Game Company, deswegen ist das toll und sieht ein bisschen so aus wie Journey, dann reicht es. Ja. Und das enttäuscht mich sehr. Ich habe auch mehrere Reviews gelesen, wo drin stand, oh, das sieht so schön aus, das ist so schön, das ist wunderschön. Und dann steht da drin, ja, die Steuerung ist okay. Und hier, Social Features habe ich nicht verstanden, aber so schön. So, und dann also erstens, die Monetarisierung wird so gut wie nicht erwähnt. Oft auch so mit dem, ja, ist halt normal auf Mobile. Oder vielleicht haben auch einige die gar nicht gesehen, weil sie halt in ihrer Review da bloß mal kurz reingeguckt haben und nicht mehr. Also ich habe auch viel so diese Vibes, für ein Mobile-Spiel ist es ja ganz toll. Also mir gehen die alle nicht in die Tiefe, diese Reviews. Und was ich halt wirklich problematisch dran finde, ist, wie sehr das die anderen That Game Company Spiele abwertet, wenn sie sowas hinrotzen können und dann trotzdem ihre 10 Punkte kriegen. Ja. Oder 100, je nach Wertungssystem. Also das schreckt mich schon sehr. Und ich bin super gespannt, welche Lehren sie draus ziehen bei der Game Company. Also deswegen habe ich eigentlich wirklich auf vernichtende Kritiken gehofft, damit sie dann vielleicht sagen, okay, vielleicht doch ein bisschen rückbesinnen auf die Vergangenheit. Ansonsten, ich habe das Studio jetzt erstmal abgeschrieben. Ich meine, das nächste Spiel kommt sowieso wahrscheinlich erst in 5-6 Jahren, weil sie ja immer viel Zeit brauchen, was ja auch gut ist, wenn sie sich die nehmen. Aber also was ich ganz spannend finde, ist, glaube ich, noch, was sie dann merken, auch wirklich an Leuten, die das spielen oder nicht spielen. Ich glaube auch nicht, also ich glaube irgendwie nicht dran, dass da viele Leute hängen bleiben werden. Also selbst die Monetarisierung und das irgendwie Incentive, ich weiß nicht genau, was das sein soll. Also das ist für die Leute, die so Bleib-dran-Spiele spielen, die spielen sowas nicht. Für Leute, die jetzt sich umgucken wollen und die schöne Landschaft und so weiter angucken wollen und erleben wollen, die sind ein bisschen lost da drin. Also es ist wirklich so, ich glaube, das wird einfach extrem untergehen. Ja. In den Charts ist es nicht an die Spitze gewandert, interessanterweise, trotz des Apple-Marketing-Pushs, was natürlich auch wieder sehr viel über den aktuellen Apple-Marketing-Push sagt. Also du hast einfach keine Schnitte mehr, selbst wenn du Apple hinter dir hast im App-Store. Und ansonsten, ich glaube schon, dass da Leute hängen bleiben, aber das werden halt dann auch Wale. Das werden dann auch Leute sein, die da richtig Geld reinbuttern. Ich glaube, eine sehr, sehr eingeschworene kleine Gemeinde, die das weiterspielt und die große Masse lässt es links liegen. Ich hab lustigerweise in Reviews auch gelesen, wenn ihr es ausprobieren wollt, probiert es jetzt aus, weil man muss da mit vielen Leuten zusammenspielen und vielleicht fällt ja die Userbase demnächst von der Klippe und dann kann man da manche Puzzle gar nicht mehr lösen, weil nicht mehr genug Leute online sind. Es ist irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich viel Geld generiert, so, also was im Vergleich zum Aufwand steht. Ist es ja als Game as a Service angelegt auch, das heißt in Seasons und es sollen neue Inhalte dazu kommen. Ja. Aber ja, gefühlt performt also es. Also, wenn halt die dann nicht kommen, dann merkt man schon, da werden wir schon merken, dass es nicht erfolgreich war. Ja. Hat jemand von euch durchgespielt? Weil mich hat die Motivation zwischendurch verlassen. Kann man das durchspielen? Ja, ja, das kann man nämlich durchspielen. Okay. Und dann? Und dann kannst du zurückgehen und die Rätsel noch machen. Also die Hidden Tombs sozusagen. Nee, ich habe es, seit ich drüber gesprochen habe, nicht mehr gespielt. Weil also da schreckt mich ab. Ja. Also mich hat eigentlich alles abgeschreckt. Hm. Also da war halt nichts, wo ich gesagt habe, ich will da jetzt zurück. Also ich bin ausgestiegen beim Regenlevel, weil das mir zu anstrengend war und ich dann auch zufällig in dem Augenblick keine Zeit hatte. In der Beta hatte ich ein bisschen weiter gespielt. Aber das ist halt auch nichts, wo ich sage, ich will jetzt wissen, was kommt da noch. Ja. Nein. Also es sieht nach eher einem Flop aus. Ich bin aber wirklich gespannt, wo die in den Charts in 2-3 Wochen landen. Ja. Ja. Als letztes, mir fällt keine Überleitung ein, in den Charts, die sind quasi dann nicht mehr uncharted, also wenn sie nicht mehr in den Charts sind, sind sie uncharted. Wir haben uncharted nochmal auf der Nachklappliste. Ich hab letzte Woche den Dom geschrieben, mir ist so langweilig, was gibt's denn so für Spiele? Und zwar habe ich Shadow of the Tomb Raider weitergespielt und es hat tatsächlich geschafft, mich so zu langweilen, dass ich aufgehört habe. Wow. Und das finde ich wirklich krass, weil die anderen beiden habe ich ja mit Vergnügen zu Ende gespielt. Und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Dann habe ich die Unfinished Sworn angeworfen und da so ein bisschen reingespielt. War ganz nett, aber hat mich ordentlich auf Dauer. Dann habe ich die Library so durch. Bitte? Unfinished Sworn ist nicht so. Es zieht einen nicht mit. Es ist super interessant, nochmal zu gucken nach Edith Finch, weil du nochmal einen anderen Blick auf das Spiel kriegst. Aber ja, es ist auch ein bisschen zu anstrengend, die Unfinished Sworn, finde ich. Und dann habe ich so meine Library angeguckt. Ich habe sogar God of War 3 angefeuert und angespielt, so den ersten Kampf, weil das gab es irgendwann mal kostenlos auf PlayStation Plus. Und dann habe ich mir gedacht, ich finde es grauenhaft, aber die ganzen Leute, die das toll fanden, müssen doch voll enttäuscht gewesen sein von God of War letztes Jahr. Weil es ja was völlig anderes. Naja. Ich habe dann weitergeguckt, Assassin's Creed konnte ich mich wieder nicht überwinden, das zu spielen. Da hatte ich nämlich auch reingespielt und diese ganzen Sachen, die es auch kostenlos im PlayStation Plus gab, Borderlands und so, nee, irgendwie. Und dann habe ich Uncharted nochmal angefeuert, weil ich brauche ja auch immer was zum Laufen und jetzt nur Beat Saber, ich habe jetzt ein halbes Jahr immer nur Beat Saber gemacht, das wird jetzt auch wieder langweilig. Deswegen habe ich Uncharted an Drake's Fortune angestartet und hab's auch durchgespielt innerhalb von 2 Tagen und war wirklich überrascht, wie viel Spaß mir das gemacht hat, das als so nebenbei Beschäftigung zu machen. Und wie viel besser es für mich funktioniert hat als Tomb Raider. Also deswegen spreche ich es hauptsächlich an, weil Tomb Raider ist tatsächlich einfach in diese blöde Lücke gefallen zwischen zu wenig Spiel, aber zu viel, auch zu wenig geskriptetes, abwechslungsreiches Button-Gedrücke, wie es halt in Uncharted der Fall ist. Naja. Also da sehe ich auch keine großen Hoffnungen. Auf der anderen Seite wünsche ich mir natürlich von Naughty Dog nochmal ein Uncharted vom Spiel her, gar nicht vom Thema. Vom Thema sollen sie gerne was anderes machen. Meinetwegen The Last of Us. Aber The Last of Us war ja ein Spiel so schrecklich. Wisst ihr über The Last of Us 2 da was? Spielerisch, ob das interessant wird? Ich weiß nicht, ob es schon Gameplay gibt davon. Weil ich werde es nicht spielen können, wenn es so ist wie The Last of Us. Ja, ich meine, das war bei mir auch schon. Last of Us war vom Spielen her irgendwann mal fad und durch und Story hat mich interessiert. Ja. Deswegen, ich habe jetzt keine große Hoffnung auf Last of Us 2 für mich auch, stimmungstechnisch. Ach. Na gut. Ja. Also saure Gurkenzeit habe ich damit feierlich eingeläutet, indem ich Uncharted gespielt habe. Verstehe. Mit diesem dann doch eher Downer am Ende sind wir tatsächlich auch am Ende. Mir bleibt eigentlich nur, euch noch eine schöne Restwoche zu wünschen und zu sagen, bis zum nächsten Mal. Servus und Baba. Ade. Tschüss. Baba.